Kundgabe 3548. Empfangen durch Bertha Dudde am 14.09.1945. Das Geheimnisvolle der göttlichen Offenbarungen. Das Geheimnisvolle der göttlichen Offenbarung besteht darin, dass Gott sich in offensichtlicher Weise zu erkennen gibt, den Menschen, die keine offizielle Geistesrichtung vertreten, sondern nur durch ihren Lebenswandel sich als Anhänger der Kirche Christi erweisen. Die also leben, wie Christus die Menschen gelehrt hat auf Erden, und dadurch gleich ihm vom Geist Gottes erfüllt werden. Zudem müssen sie glauben an das Wirken des Geistes, an Gottes ewige Liebe, die sich den Menschen kundtun will. Sie müssen den innigen Verkehr mit Gott für möglich halten. Sie müssen glauben, dass Gott sich äußert, so wie er darum angegangen wird. Und da dieser Glaube nur selten anzutreffen ist, bleiben göttliche Offenbarungen immer für die Menschen etwas Geheimnisvolles, wenngleich sie nur eine natürliche Folge des tiefen Glaubens und der innigen Verbindung mit Gott sind. Geheimnisvoll bleibt dem Menschen alles, was er nicht irdisch sich erklären kann. Eine göttliche Offenbarung kommt aus dem geistigen Reich und wird daher auch nur geistig die Erklärung finden. Darum muss aber der Mensch selbst ein geistiges Leben führen neben seinem irdischen, um an sich selbst die Wahrheit der göttlichen Offenbarungen feststellen zu können, soweit das Wirken des Geistes dem Menschen durch diese erklärt wird. Und so er dann ernsthaft an sich arbeitet, das heißt, entsprechend den göttlichen Offenbarungen, die Gottes Willen zum Ausdruck bringen, seinen Lebenswandel führt, wird er selbst zu jenen gehören, die der direkten göttlichen Offenbarung gewürdigt werden. Für ihn selbst ist es dann kein Geheimnis mehr, sondern nur ein beglückendes Wissen, mit Gott so innig verbunden zu sein, dass er seine Stimme vernehmen kann. Dass Gott nun durch seine Offenbarungen den Menschen ein Wissen unterbreiten will, das der Wahrheit entspricht, bedingt einen Mittler, einen Menschen, der fähig ist, in inniger Verbindung das Wort Gottes aufzunehmen und gewillt ist, es weiterzutragen in die Welt. Und also wählet er sich seine Diener auf Erden. Er macht sie zu seinen Aposteln, denen er wieder sein Wort lehret und die er zu Trägern der Wahrheit auf Erden heranbildet. Und es ist die Art seines Lehrens geheimnisvoll, jedoch nur für den Ungläubigen und Unwissenden, weil dieser Gott nicht anerkennt und daher auch sein Wirken nicht erkennen will. Wer aber an Gott glaubt, an seine Liebe und Allmacht, dem ist nichts unmöglich und unbegründet, was außergewöhnlich erscheint. Und dieser Glaube befähigt ihn auch zur Entgegennahme des göttlichen Wortes. Er lässt sich also belehren von Gott selbst, und er empfängt sonach göttliche Weisheit. Gott selbst offenbart sich ihm durch seinen Geist. Es ist dies etwas so Gewaltiges, Erhabenes, es bezeugt die übergroße Liebe eines Wesens, das in seiner höchsten Vollkommenheit sich herablässt zu seinen unvollkommen gewordenen Geschöpfen, indem es mit diesen spricht. Ein überaus beglückender Vorgang für den Menschen, der sich als sein Kind fühlt und der in der Vaterliebe die Erklärung findet, und ein geheimnisvoller Vorgang für den, der die Kraft der göttlichen Liebe nicht kennt, jedoch die Offenbarungen nicht abweisen kann. Wer darum berufen ist, sie entgegenzunehmen, der gehört zu den Auserwählten, die eine Mission zu erfüllen haben auf Erden. Und da sie in der Erkenntnis stehen, sind sie willige Diener Gottes. Sie lassen sich führen von ihm und leisten ihm keinen Widerstand. Sie haben ihren Willen Gott unterstellt und sind nur das Organ, durch welches Gott selbst zu den Menschen redet, weil sie dringend seines Wortes bedürfen. Gott offenbart sich den Menschen stets in Zeiten der Not, und es muss dies immer wieder erkannt werden als Wirken des Geistes, der sich nur dort entfalten kann, wo der Glaube tief ist und der Lebenswandel eines Menschen den göttlichen Geboten entspricht. Wo die Lehre Christi befolgt wird und der Mensch dadurch in innigem Verband steht mit Gott, der ihn nun erfüllt mit seiner Kraft und selbst in ihm nun wirket. Amen.